schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid zu der Veranstaltung Liebe, Autonomie und Arbeitsteilung zur politischen Ökonomie der Paarbeziehung. Die Veranstaltung findet in der Translib statt. Für alle die nicht kennen, die Translib ist ein kommunistisches Labor. Wir haben eine Bibliothek, die leider noch nicht zugänglich ist, aber wir arbeiten daran. Außerdem machen wir Veranstaltungen wie diese heute Abend. Und aktuell gibt es zum Beispiel gerade 4 Lektürekurse. Ich hoffe, es ploppt nicht zu sehr, aber ich rede eh nicht so viel. Genau, aktuell gibt es 4 laufende Lektürekurse, und zwar einen zum Kapital von Marx, zu Freuds Psychoanalyse, einen zu Hegels Dialektik und einen zur Kritik an den Geschlechterverhältnissen, wo gerade angefangen wurde, das Buch Aufstand aus der Küche von Silvia Federici zu lesen. Und das erwähne ich deswegen, weil Sarah Speck, die heute Abend diesen Vortrag hält, bei dem Herausgeberinnenkollektiv von Kitchen Politics ist, die Aufstand aus der Küche von Silvia Federici herausgegeben haben. Das Buch könnt ihr euch auch da vorne neben der Bar irgendwann später, wenn es ein bisschen leerer wird, angucken. Da sind auch noch so ein paar andere Bücher, die man sich angucken kann, und dort liegt auch die Phase 2. Ich glaube sogar, ist die aktuelle Ausgabe, die kann man da auch käuflich erwerben. Zu dem Thema Familie, und da hat Sarah Speck auch einen Artikel drin geschrieben, der eben ein ähnliches Thema behandelt wie der Vortrag heute Abend. Genau, außerdem gibt es da noch das Koalitionspapier der Translib, die 16 Thesen zur Degrowth-Bewegung und noch so ein paar andere Broschüren gegen Spende zu erwerben. Außerdem liegen da die wenn man Mitglied werden will in der Translib, was wir natürlich sehr empfehlen, kann man das da vorne auch werden oder sich an die Leute an der Bar wenden. Da wären wir sehr froh drum. Der Vortrag findet quasi anlässlich des 8. März statt, des Frauenkampftages, und ich will nochmal auf die Demo hinweisen, die am Sonntag um 14 Uhr im Johannapark stattfindet. Genau, Frauenkampftag. Eine Bitte noch: während des Vortrags bitte nicht rauchen. Danach, dann, wenn es ein bisschen lockerer wird, könnt ihr gerne rauchen, aber nicht währenddessen. Außerdem würde ich jetzt diese Spendendose rumgeben für die Referentin, damit wenigstens die Fahrtkosten reinkommen. Genau, weil die Referentin ist aus Berlin angereist und arbeitet aber aktuell an der Uni Darmstadt zu Geschlechterverhältnissen und Arbeitsverhältnissen und macht seit vielen Jahren aber feministische Politik, zum Beispiel in der Naturfreunde Jugend Berlin. Und genau, was ich schon gesagt habe, ist eben zum Beispiel auch Mitherausgeberin bei Kitchen oder in dem Herausgeberinnenkollektiv Kitchen Politics. Der Vortrag heute Abend basiert auch auf einer Studie, und dazu wird auch im Herbst bei Surkamp ein Buch erscheinen. Genau. Dann war es auch schon von mir, und dann Sarah Speck. Danke, Bettina, für die freundliche Vorstellung, und ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich habe den Vortrag letzte Woche schon in Berlin gehalten, in der Tristessa, und da war es auch sehr voll. Ich bin ein bisschen überrascht über das große Interesse an Paarbeziehungen. Ihr alle werdet vielleicht besser wissen, warum ihr da seid. Ich bin eingeladen worden letzte Woche schon und diese Woche auch auf Basis dieses Artikels, den ich in der Phase 2 geschrieben habe, genau, und habe den Vortrag jetzt nochmal anders genannt, eben mit dem Untertitel zur politischen Ökonomie der Paarbeziehung. Das werdet ihr alle unschwer erkennen. Der Titel kokettiert natürlich mit dem Untertitel des Marx'schen Kapitals. Die Anspielung hat dabei zwei Dimensionen. Zum einen möchte ich deutlich machen, dass ich Paarbeziehungen auch als ökonomischen Zusammenhang begreife, zumindest sofern gemeinsam gehaushaltet wird. Und ich betone das, weil das dem Selbstverständnis vieler Paare oder in der Regel widerspricht, die meinen, dass im neuen Geschlechtervertrag jeder eigentlich für sich selbst sorgen würde und man sich gerade eben nicht auf einer gemeinsamen ökonomischen Basis bewegen würde. Spreche ich laut genug? Gut. Mir geht es also, und das meint eben die politische Ökonomie im Titel, um die Offenlegung gegenwärtiger Funktionsweisen von Paarbeziehungen. Und zweitens wird es heute, wie auch eben im Marx'schen Kapital, um Verschleierungsprozesse gehen. Das heißt, um Verschleierungsprozesse, die die unmittelbare Erkenntnis der Gesetzgebung dieser Ökonomien verstellen. Das heißt, es geht mir um einen ideologiekritischen Blick. Ich reihe mich damit ein in eine Debatte um den Zusammenhang von Kapitalismus und Geschlecht, beziehungsweise Ökonomie und Geschlecht, die gerade und bereits seit einigen Jahren vielerorts erneut in feministischen Kontexten und in der radikalen Linken geführt wird, was ich sehr begrüße. Und dabei teile ich auch ich die Grundannahme, dass beides nicht ohne einander zu verstehen ist. Also das heißt, die ökonomische Verfasstheit unserer Gesellschaft nicht ohne ihre Geschlechterverhältnisse und umgekehrt. Ich möchte allerdings zwei Aspekte heute in diese Debatte einführen oder mit einbringen, die meines Erachtens auch oft unterbelichtet sind. Zum einen glaube ich, dass man die Mikropolitiken des Alltags ernster nehmen muss, wie auch die stillen Übereinkünfte zwischen den Geschlechtern. Also wenn man die Beharrlichkeit von vergeschlechtlichen Strukturen verstehen möchte. Mir scheint es wichtig, die Ebene der Subjekte und ihr Handeln anzuschauen. Das heißt, warum tun Menschen das, was sie tun? Und zum anderen, und das ist eben der zweite Aspekt, den ich heute im Rahmen des Vortrags thematisieren möchte, gründet die Stabilität von Geschlechterverhältnissen in der Reproduktion von Klassenverhältnissen. Und diese steht wiederum natürlich im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Prozessen. Der Vortrag basiert auf Ergebnissen einer Studie, die ich an der TU Darmstadt gemeinsam mit Cornelia Koppitsch und Alice Jockel durchgeführt habe und die wir auch vor kurzem abgeschlossen haben. Vielleicht auch das nochmal vorweg als Bemerkung. Also es wird zum Teil, ich bemühe mich um wenig sozialwissenschaftliche Sprache, aber so ganz wird es mir nicht gelingen, das rauszubekommen. Ich hoffe um Verständnis. Im Rahmen der Studie haben wir heterosexuelle Paare untersucht, in denen der Mann, das ist jetzt soziologendeutsch atypisch, das heißt prekär beschäftigt ist oder erwerbslos, und die Frau das Haupteinkommen bezieht. Ausgangspunkt war die Frage, welche Auswirkungen der Wandel der Erwerbsgesellschaft auf Geschlechterverhältnisse hat. Also was passiert, wenn die Erwerbsrolle als zentrale Säule hegemonialer Männlichkeit wegbricht oder wegfällt, wenn Männer also ihre Ernährerrolle nicht mehr wahrnehmen können? Wie gehen Paare damit um? Kommt es zu einer Neuverteilung von Aufgaben? Was passiert im Macht- und im Geschlechterverhältnis? Die kritische Geschlechterforscherin ist da natürlich erstmal skeptisch, denn aus Ergebnissen von zig Studien wissen wir, dass sich zwar eine ganze Menge verändert hat, also etwa die Erwerbstätigkeit, also die Frage der Erwerbstätigkeit von Frauen, dass Geschlechterverhältnisse aber insgesamt eine ziemlich starre Angelegenheit sind. Und damit meine ich sowohl Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen, also die Ebene symbolischer, kultureller Ordnung, als auch geschlechtliche Arbeitsteilung und Segregation, also etwa die Beharrungskraft männlich dominierter Strukturen in Beruf und Öffentlichkeit. Und diese Ebenen hängen natürlich miteinander zusammen. Und die Skepsis der kritischen Geschlechterforscherin rät auch zu einem gründlicheren Blick auf die Praxis von Paaren. Mit anderen Worten, man darf nicht das glauben, was Paare sagen, beziehungsweise Paare machen etwas anderes als das, was sie behaupten, was sie machen. Und ihre Praxis offenbart einen anderen, nämlich latenten Sinn. Also wenn man es möchte, ist es die Aufgabe einer kritischen Geschlechterforscherin, mehr herauszufinden als das, was die Akteure oder die Subjekte in ihrem Alltagshandeln so wissen. Die Vermutung ist also, dass wir es zwar insgesamt mit einer Modernisierung von Geschlechterverhältnissen zu tun haben, für die es auch bestimmte Gründe gibt, dass es aber zugleich auch eine Fortschreibung von Geschlechterrollen gibt. Und diese liegt, so werde ich eben heute argumentieren, erstens an latenten Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen, zweitens in gegenwärtigen Idealen respektive Ideologien, etwa eben der Vorstellung von Geschlechteregalität selbst und drittens in der Reproduktion von Klassenverhältnissen. Der Vortrag hat drei Teile. Ich werde zunächst kurz was zum Hintergrund der Studie sagen, dann im zweiten Teil auf die Ergebnisse eingehen, also was haben wir eigentlich rausgefunden, und im dritten Teil werde ich dann eine Rückführung auf gesamtgesellschaftliche Prozesse vornehmen und auf die Reproduktion von Klassenverhältnissen und die komplizierte Frage aufwerfen, was denn nun politisch zu tun sei. Ich spreche ungefähr 48 Minuten. Und jetzt kommt Teil 1. Also zum Hintergrund der Studie. Also warum soll man sich überhaupt für Paare interessieren, in denen die Frau das Haupteinkommen bezieht? Das ist zum einen schlicht ganz banal, weil deren Zahl zunimmt. Das gründet in dem schon genannten Wandel der Erwerbswelt. Dazu gehören die Senkung des Lohnniveaus seit den 1960er Jahren, die Erosion des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses, der Abbau staatlicher Leistungen und die aktivierende Arbeitsmarktpolitik. All diese Prozesse können als Form kapitalistischer Krisenbewältigung verstanden werden. Und sie haben zur Erosion des Ernährermodells geführt. Das bedeutet, dass die Prekarisierung der Arbeitswelt inzwischen auch ihr Zentrum erreicht hat, das heißt auch den weißen männlichen Arbeiter oder Angestellten. Zugenommen haben Zweiverdienerhaushalte, aber auch der Anteil eben jener Familien oder Paare, in denen die Frau eben das Haupteinkommen verdient. Ich kann auch was zu Zahlen sagen, aber ich lasse das mal weg, weil das verwirrt immer so. Dieser Zuwachs liegt unter anderem auch am Ausbau des Dienstleistungssektors. Das heißt, also im Dienstleistungssektor sind natürlich überproportional Frauen beschäftigt. Das heißt, im gleichen Maße, in dem bestimmte klassische Männerberufe, etwa in Industrie und Handwerk, abgebaut und prekarisiert wurden, das heißt auch vielfach migrantisch unterschichtet, ist ein Anstieg an Dienstleistungsberufen festzustellen. Aus dem Grund ist die Arbeitslosenrate von Frauen auch etwas geringer als die von Männern. Dabei sind diese Berufe, Dienstleistungsberufe, natürlich freilich meistens ziemlich beschissen entlohnt, weshalb die Haushalte mit weiblichen Familienernährerinnen in der Regel auch finanziell ziemlich schlecht aufgestellt sind. Wir haben in unserer Studie also solche heterosexuellen Paare befragt und wollten dabei aber systematisch unterschiedliche soziale Lagen mit einbeziehen, also Klassen, Milieus, aus zwei Gründen. Zum einen ausgehend von der Annahme, dass Prekarität nicht in allen Klassenlagen das Gleiche bedeutet. Das heißt, etwa ermöglicht eine bestimmte Kapitalausstattung, etwa der Herkunftsfamilie, einen anderen Umgang mit Erwerbsunsicherheit. Und für bestimmte Sozialmilieus ist etwa flexible Projektarbeit nicht nur selbstverständlich, sondern auch gewünscht. Und im Übrigen ist auch die soziale Lage typischerweise auch für den Umgang mit psychischen Krisen relevant. Also das heißt, es ist ein Unterschied, ob man Erwerbslosigkeit etwa als Kränkung der männlichen Ehre versteht und mit forcierter Abwertung sozial Schwächerer reagiert, oder ob man, wie es in Akademikermilieus vielfach der Fall ist, die Erwerbskrise weniger nach außen trägt, sondern stärker auf die eigene Persönlichkeit bezieht, also als subjektives Scheitern erlebt. Der zweite Grund, warum wir soziale Lagen systematisch mit einbezogen haben, ist, weil wir theoretisch von einem Zusammenhang von Milieus und Geschlechterkonstellationen ausgehen. Das heißt, wir verwenden einen Milieubegriff, in dem die ökonomische Lage eigentlich das zentrale Kriterium ist, gleichwohl aber auch Fragen der Distinktionen der Lebensstile durch Wertorientierung eine Rolle spielen. Und das Geschlechterverhältnis ist dabei eine Art Linking-Konzept. Das heißt, die Leitbilder und die Vorstellung von Geschlecht unterscheiden sich und sie sind konstitutiv für die jeweiligen Milieus. Und sie bestimmen auch, in welcher Weise die Sphären des Öffentlichen und des Privaten aufeinander bezogen oder miteinander verzahnt sind. Also was im Einzelnen das heißt, wird, glaube ich, im Laufe des Vortrags noch deutlicher werden. Ich beziehe mich hiermit auf die Arbeit von Cornelia Koppische und Günther Burkhardt, die Illusion der Emanzipation. Den Ansatz haben wir im Rahmen unserer Studie aufgegriffen und weiterentwickelt. Das heißt, nochmal zusammenfassend, es gibt kein vor oder unabhängig von der Klassendifferenzierung bestimmbares Verhältnis von Macht und Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Das ist sozusagen die theoretische Ausgangsannahme. Wir haben Interviewpartnerinnen aus drei unterschiedlichen Milieus rekrutiert, aus dem traditionellen Arbeitermilieu der männlichen Fach- und Handwerksberufe. Die Frauen sind typischerweise eben im Dienstleistungssektor beschäftigt. Zweitens aus dem Milieu der mittleren Angestellten. Das sind vielfach Beamte, sozial- und pädagogische Berufe. Wir nennen dieses Milieu der mittleren Angestellten nennen wir familistisch aufgrund der Wertorientierung. und schließlich aus dem sogenannten individualisierten Milieu der Kreativ- und Selbstverwirklichungsberufe. Also das sind dann so Journalisten, Künstler, Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Kreative, die oftmals in allein selbstständiger Stellung tätig sind. Die Paare haben wir zunächst getrennt und dann gemeinsam befragt. Ich kann natürlich auch noch mehr zum methodischen Vorgehen sagen, aber da das hier ja kein eigentlich akademischer Vortrag ist, fasse ich mich mal kurz, aber vielleicht vorweg dazu noch, also wir haben eben längere Gespräche mit denen geführt und es ging viel auch um Haushalt und um den Umgang mit Geld, weil sich beides auch als wichtige sozusagen Indikatoren für eben latente Normen erwiesen haben. Und jetzt komme ich schon zu Teil 2. Und damit zur Empirie. Also was passiert denn in solchen Paaren und was geschieht, wenn der Ernährerstatus als wichtige Säule männlicher Hegemonie wegbricht? Also die Frage ist, bilden diese Paare sozusagen eine Avantgarde der Gesellschaft und kommt es zu einer Aushandlung neuer partnerschaftlicher Arrangements? Oder größer gefragt, führt der Wandel der Arbeitswelt quasi materiell erzwungen zu einem Wandel der Geschlechterverhältnisse? Modernisiert der Kapitalismus seine eigenen Geschlechterverhältnisse? Und ich möchte euch jetzt 3 Fallgeschichten vorstellen. Das macht vielleicht das Zuhören auch ein bisschen angenehmer. Ich komme zuerst zu den Kindels. Andrea Kindel ist Erzieherin. Sie verdient 1.600 Euro netto. Ihr Mann Ralf ist in seinem erlernten Beruf als Drucker erwerbslos geworden und befindet sich gegenwärtig in einer Umschulung zum IT-Spezialisten. Dass sie während der Arbeitslosigkeit ihres Mannes das gesamte Leben finanziert hat, empfindet Andrea Kindel als unproblematisch. Sie kritisiert nur, dass er gelegentlich seinen Arsch nicht hochgekriegt habe, damit meint sie sich nicht beworben habe. Sie wünscht sich, dass ihr Mann bald wieder was Sicheres hat. Als belastend erlebt sie die Situation vor allem deshalb, weil die weitere Planung an ihm hänge, denn sie könne erst ein Kind haben, wenn er einen Job hat. Bei Andrea und Ralf ist es nicht vorgesehen, dass die Frau den Mann mit aushält. Im Gegenteil ist es klar, dass Andrea Teilzeit arbeitet, sobald sie eben ein Kind hat, weil das gemeinsame geteilte Leitbild das der Ernährer-Ehe ist. Ganz anders gestaltet sich die Situation bei dem zweiten Paar, bei Hans und Christina Gärtner. Nachdem Hans, gelernter Anlagenmechaniker, plötzlich arbeitslos wurde und absehbar war, dass er auch wahrscheinlich bald keine Stelle mehr finden würde, wechselt das Paar kurzerhand die Rollen. Das heißt, Christina sattelt in ihrer Behörde auf eine Vollzeitstelle um und wird Alleinverdienerin und Hans kümmert sich in erster Linie um Haushalt und Kinder. Nebenher übt er Ehrenämter in der Kirche und in der Schule aus. Seine baldige Rückkehr in das Erwerbsleben ist von keinem der beiden angestrebt und anders als bei Andrea, also Andrea Kindel, die erste Frau, die sich vorbehält, bei finanziellen Ausgaben das letzte Wort zu behalten, da sie das Geld ja auch verdient, betont Gärtners, dass sie gemeinsam über Anschaffung entscheiden. Beide haben Zugriff auf ein gemeinsames Konto. Ihr Leitbild der Familie als arbeitsteilige Gemeinschaft auf Basis unbedingter Solidarität spiegelt sich also in ihrem Umgang mit den Finanzen. Für Frank und Lisa, das dritte Paar, käme das alles ganz sicher nicht in Frage. Sie sind beide Mitte 30 und haben eine knapp einjährige Tochter, mit der sie gemeinsam in einer Berliner Altbauwohnung leben. Sie ist selbstständige Architektin, er hat das Gleiche studiert, fertigt aber freiberuflich in einer kleinen Werkstatt Schilder an. Ihr Beziehungsleitbild ist das der Gleichheit. Das heißt, beide sollen arbeiten, beide sollen ihr Ding machen. Dass einer zu Hause bliebe, käme überhaupt nicht in Frage. 50-50 ist die Devise. Sowohl bei den Finanzen, das heißt, auch wenn er mit seiner kreativ-handwerklichen Kreativarbeit deutlich weniger verdient, soll er trotzdem die Hälfte der Kosten übernehmen, wie auch bei der Haus- und Erziehungsarbeit. Faktisch führt diese Vereinbarung allerdings dazu, dass Lisas Belastung deutlich höher ist. Die ersten Monate hat sie gestillt und gleichzeitig von zu Hause aus einige Projekte weitergeführt, weil ihr Einkommen das sicherere war oder ist und sie eben nicht aus dem Job rausfallen wollte. Auch heute noch arbeitet sie an den Tagen die Hälfte der Werktage, an denen sie bei dem Kind bleibt, von zu Hause aus. Dadurch ist sie mehr oder minder Vollzeit erwerbstätig und versucht zugleich, ihren Anteil der Sorgearbeit zu übernehmen. Frank hat im Prinzip sehr viel mehr Zeit zur Verfügung, weil er nur sehr unregelmäßig Aufträge hat, aber auch er ist die Hälfte der Woche in der Werkstatt. Das Paar erachtet dieses Arrangement als fair, sowohl hinsichtlich des finanziellen Beitrags, also der Teilung der Kosten, als auch hinsichtlich der Arbeitsteilung. Auf die Frage, ob sie es gerecht fände, wenn Frank mehr Hausarbeit übernehme, da sie ja mehr verdiene, antwortet Lisa vehement, das habe damit überhaupt nichts zu tun, dafür gäbe es im Notfall immer noch das Prinzip Putzfrau. Wir sehen hier also drei ganz unterschiedliche Arten des Umgangs mit der prekären Erwerbssituation des Mannes. Und das ist nicht zufällig so. Vielmehr zeigt sich an den Fallgeschichten eben der Zusammenhang von Klasse und Geschlecht. Im traditionellen Arbeitermilieu finden wir am stärksten, also vor allem in Westdeutschland, auf der Ebene der Leitbilder eine starke Orientierung am Ernährermodell. Und aus dem Grund geraten dann Paare eben mit der Erwerbsunsicherheit des Mannes in eine Krise. Das heißt, im Sinne der Orientierung an der Normalbiografie und der Respektabilität im sozialen Umfeld soll eben die richtige Ordnung möglichst schnell wiederhergestellt werden. Das heißt, es wird auch typischerweise der Weg der Umschulung gewählt. In dieser Situation übernimmt die Frau meistens die führende Rolle. Sie tritt ihren Mann in den Arsch. Ich wiederhole das deshalb, weil das tatsächlich auch als Formulierung nicht nur einmal auftauchte. Sie fordert ihn auf, sich nach Arbeit umzusehen. Und weil sie eben neben der Führung jetzt des Haushalts auch das gemeinsame Leben finanziert, trifft sie auch die zentralen anfallenden Entscheidungen, also etwa finanziellen Entscheidungen. Dass der Mann mehr Hausarbeit nimmt, kommt allerdings überhaupt nicht in Frage und ein Rollentausch natürlich schon gar nicht. Im familistischen Milieu der mittleren Angestellten, dem das Paar Gärtner zugehörte, finden wir tatsächlich alternative Männlichkeitskonstruktionen jenseits des Erwerbs. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil dies eigentlich ein wertkonservatives Milieu ist. Das heißt, hier steht die normative Orientierung an Familie und Gemeinschaft im Vordergrund, die dann eben auch den Umgang mit der Erwerbslosigkeit leitet. Das heißt, nur hier haben wir Paare gefunden, die einen Rollentausch praktizieren, das heißt Hausmänner, die tatsächlich einen größeren Anteil an Haus- und Sorgearbeit übernehmen und sich auch als solche bezeichnen. Der Grund dafür ist das geteilte Leitbild der familiären Solidarität. Das heißt, den Alltag am Laufen zu halten, die Kinder zu versorgen, die hier in diesem Milieu eine Selbstverständlichkeit sind, und gemeinsame Zeit in der Familie zu haben, haben hier einen gleichen, wenn nicht gar höheren Wert als die berufliche Sphäre. Familie und Erwerbsarbeit, also Erwerbs- und Hausarbeit gelten gleichermaßen als Beitrag zum Gemeinsamen. Und das drückt sich eben auch im Zusammenwerfen des Geldes aus, durch das eben auch die finanzielle Prekarität abgefedert wird. Während berufliche Selbstverwirklichung im individualisierten Milieu der Kreativberufe derart zentral ist, dass man noch so schlecht bezahlte Projekte, Lehraufträge etc. macht, lächelt man hier genau darüber, weil Lohnarbeit eher als Notwendigkeit gilt, um das Familienleben aufrechtzuerhalten. Die private Sphäre ist nicht abgewertet, im Gegenteil. Während also die normative Orientierung hier ermöglicht, dass Männlichkeit und Weiblichkeit weniger an die traditionellen Sphären gebunden sind, passiert im individualisierten Milieu der Akademiker genau das Gegenteil. Obwohl man gerade hier natürlich typischerweise behauptet, dass man gleichberechtigt sei und Geschlechterrollen keine Relevanz hätten. Und ich werde jetzt auf diese Paare und die typischen Dynamiken etwas genauer eingehen, denn ich vermute, dass sie für das anwesende Publikum auch die interessantesten sind. Die Leitvorstellung dieser großstädtischen individualisierten Paare ist also die der Gleichheit. Mindestens ebenso wichtig in der normativen Orientierung sind allerdings auch Autonomie und Authentizität. Das heißt, jeder und jede soll ihr eigenes Ding machen und das ist im Zweifel auch wichtiger als ein hohes Einkommen. Im urban individualisierten Milieu ist flexible Projekt- und Erwerbsarbeit aus dem Grund auch eben an der Tagesordnung. Die postmaterialistische Werthaltung und das Streben nach beruflicher Selbstverwirklichung führt Paare typischerweise zu der Aussage, dass es egal sei, wer mehr verdiene. Doch eine nähere Betrachtung zeigt, dass auch diese Paare in eine Krise geraten bei der beruflichen Prekarität des Mannes. Und paradoxerweise führt gerade ihre Orientierung an Autonomie, Authentizität und Egalität dazu, dass die klassische geschlechtliche Arbeitsteilung bestehen bleibt. Die Gründe dafür bleiben den Akteuren allerdings verborgen. Ich möchte noch ein anderes Paar hinzuziehen, an deren Dynamik sich einiges, glaube ich, gut illustrieren lässt. Annabella und Thomas sind auch aus Berlin, beide sind Mitte 50, auch sie haben ein gemeinsames Kind. Sie arbeitet in der Filmbranche, Thomas ist freiberuflicher Regisseur und da er nur ein unregelmäßiges Einkommen hat, hat Annabella stets die gemeinsamen Lebensunterhaltskosten getragen. Sie hat auch in der Regel den Alltag alleine gestemmt, weil er auf projektbedingt auf Reisen und Tourneen war und deshalb hat sie die Tochter zum Teil auch alleine, quasi alleine großgezogen. Wenn er da war, sagt Thomas allerdings, habe er auch immer geguckt, dass der Kühlschrank voll sei und die Küche sauber ist. Auch dieses Paar versteht die Beziehung als egalitär und auch für sie, so sagen sie zumindest, gilt der Grundsatz 50-50. Fragt man weiter und nach einzelnen Tätigkeiten ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Dabei fällt die ungleiche Bewertung von Tätigkeiten auf. Das heißt, Annabella sagt etwa, Thomas koche super und wunderbar und kann wunderbar Gäste und Freunde einladen und ist ein ganz toller Gastgeber. Sein aufwendiges und außeralltägliches Kochen, also gerne auch für und vor anderen, wird besonders betont. Der Rest, all die hochrepetitiven Tätigkeiten des Alltags, etwa die Wäsche, die ja eigentlich die Maschine erledige, wird heruntergespielt. Das passiere so auf Zuruf, quasi mit links. Historisch ging mit der Abwertung der Hausfrauenrolle auch eine Entwertung ihrer Tätigkeiten einher, die sich unter anderem in ihrer Unsichtbarmachung ausdrückt. Hausarbeit finden wir nicht so wichtig, ist ein sehr oft gehörter Satz bei Paaren aus diesem Milieu, die sich genau dadurch von anderen abgrenzen möchten. Entsprechend ist sie eben dann auch nicht der Rede wert. Das Kochen, das gerne als Ort des Savoir-vivre und Ort der kreativen Entäußerung betrachtet wird, stellt da meistens die Ausnahme dar. Und dass Männer sich dieser Tätigkeit inzwischen vielfach angenommen haben, ist auch nicht zufällig. Dennoch muss auch die andere Hausarbeit gemacht werden und sie wird meist von derjenigen, die es aufgrund routinierter Praktiken eben schnell macht oder deren, Zitat, Sauberkeitsschwelle einfach ein bisschen niedriger ist, so sagt etwa Annabella von sich. Das heißt, die Notwendigkeit alltäglicher Reproduktion wird somit charakterlichen Eigenschaften zugerechnet. Wer ein Sauberkeitsspleen hat, sei selbst schuld und müsse halt mehr putzen. Fast scheint es, als müssten sich Frauen, die in der Regel mehr Hausarbeit übernehmen, dafür rechtfertigen. Sich über Hausarbeit zu streiten gilt als spießig und unsexy. Lieber lässt man das Aufrechnen bei den Tätigkeiten gleich sein oder entscheidet sich, eine Hausarbeiterin anzustellen, nicht zuletzt um Konflikte zu vermeiden. Das weiß auch die Zeitschrift Glamour, die im Sinne der Beziehungsstabilität empfiehlt, statt genau rumzurechnen, was ein Liebeskiller sei, lieber den Besen an eine Putzhilfe abgeben und mehr küssen, weniger meckern. Das Prinzip Putzfrau hatte auch Lisa genannt. Es komme überhaupt nicht in Frage, dass ihr Partner, wenn sie mehr Aufträge habe, auch mehr Hausarbeit übernimmt. Warum eigentlich nicht? Die Vorstellung von Gleichheit, die dieses Milieu hat, birgt die Gerechtigkeitsannahme einer vermeintlich objektivierbaren oder objektivierten symmetrischen Reziprozität. Das heißt, beide sollen die Hälfte der anfallenden Lasten, das heißt die gemeinsamen Kosten und die Hausarbeit, übernehmen. Das Paar würde sich also dann nicht mehr als egalitär verstehen, wenn einer mehr zu Hause bliebe und die anfallende Sorgearbeit übernähme. Gleichheit meint in diesem Milieu vor allem berufliche Gleichheit. Die private Sphäre gilt nicht als der Ort, an dem Selbstverwirklichung möglich sei. Hausarbeit ist und bleibt das abgewertete Feld der Beziehung. Zeitlich, das heißt insbesondere in der Belastung, bedeutet dies allerdings eine beträchtliche Ungleichheit. Und zwar insbesondere bei den Paaren wie den Vorgestellten, in denen die Frau für das regelmäßige Einkommen sorgen. Interessanterweise gibt es einen anderen Satz, den man bei Paaren aus diesem individualisierten Milieu ebenso oft hört, wie dieses wörtliche 50-50. Und zwar bringen angeblich die Männer die Frauen in diesem Milieu runter. So formuliert etwa Tom, ein anderer Interviewpartner, hinsichtlich seines Beitrags in der Beziehung, dass er die Sache beruhige und antwortete auf die Frage, was seine Freundin Maike an ihm attraktiv finde, dass sie seine Ausgeglichenheit schätze. Und auch das ist typisch. Denn die Partnerinnen gelten umgekehrt, auch in ihrem Selbstverständnis, als tendenziell anspruchsvoll, ehrgeizig und eher unentspannt. So auch bei Frank und Lisa, das Paar, das ich eben zu Anfangs vorgestellt habe. Frank bezeichnet sich als der Ruhepol der Beziehung. Was bedeutet jetzt diese wiederkehrende charakterliche Gegenüberstellung? Haben wir es mit einer Umkehr klassischer Geschlechterrollen zu tun, in dem Sinne, dass bei beruflich erfolgreichen und gestressten Frauen jetzt die männlichen Partner diejenigen sind, die sie zu Hause trösten und beruhigen? Vielleicht. Allerdings legen unsere Interview primär eine andere Deutung nahe. Denn mit eben dieser charakterlichen Zuschreibung geht die Inszenierung einer coolen Attitüde einher, die als neue Variante von Männlichkeit verstanden werden kann. Die gelassenen und entspannten Männer grenzen sich nämlich nicht nur von der angeblichen Verspanntheit ihrer Partnerinnen ab, sondern zugleich auch von gesellschaftlichen hegemonialen Leistungs- und Erfolgsnormen. Und diese stehen natürlich im Kern klassischer hegemonialer Männlichkeit. So betont etwa Frank, dass er sich kaum um Aufträge bemühe, Interessenten viel mehr zu ihm kämen und dass es ihm nicht darum gehe, viele Kunden zu haben, sondern Qualitätsarbeit abzuliefern. Seine coole Art impliziert dabei emotionale Distanz und damit eine Art affektive Überlegenheit und Beherrschtheit. Und dass diese emotionale Distanz als eine Form von Macht zu verstehen ist, kann man unter anderem bei Eva Illouz nachlesen. Die coole Attitüde steht aber zugleich für Karriereabstinenz und damit für eine höhere Form von Authentizität. Franks kreative Arbeit gilt gewissermaßen als nicht entfremdet, als an der Sache orientiert und steht dem beruflichen Ehrgeiz seiner Partnerin Lisa gegenüber. Damit erhält allerdings auch ihr finanzieller Beitrag eine andere Bedeutung. Ihr Geld wird ebenso auch zum Ausdruck ihrer Charaktereigenschaft und kann damit aus der partnerschaftlichen Ökonomie herausgerechnet werden. Wer mehr verdient, ist ebenfalls selbst schuld. Entsprechend stellen sich dann auch die regelmäßigen Konflikte um Geld aus Franks Perspektive dar. Lisa könne finanzielle Angelegenheiten nicht einfach mal so vor sich hinlaufen lassen. Sie müsse immer wieder dieses Geldthema aufmachen und sie könne sich doch mal locker machen. Dieser Vorwurf zeigt, dass der auf Autonomie und Authentizität gründende coole Habitus, ich brauche nicht viel und eigentlich auch niemanden und außerdem mache ich das, was ich will, nicht nur als in gewisser Hinsicht ja auch sympathischer männlicher Gegenentwurf zu bestehenden Leistungs- und Erfolgsnormen zu verstehen ist, sondern innerhalb der Paardynamik auch als Machtgeste. Das heißt, als abermalige Abwertung historisch als weiblich konnotierter Arbeiten und Werte, der Fürsorge und in gewisser Weise auch als verlängerter Hysterievorwurf an die nun nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen unangemessen aufgeregte Frau. Interessanterweise teilt Lisa die Grundkonstruktion seiner Deutung allerdings. Das heißt, sie findet es toll, dass Frank nicht so geldgeil sei und grenzt sich von Leuten ab, die aufgrund ihrer Orientierung auf Wohlstand nicht leben könnten. Über Geld zu reden oder gar zu streiten ist in diesem postmaterialistischen Milieu ebenso wenig attraktiv wie der Haushalt. Sich als ökonomische Einheit zu begreifen, zerstört die hier besonders gepflegte Illusion der Romantik, in der es vor allem um die Individualität des anderen geht und die Illusion einer egalitären Partnerschaft, deren Gleichheit sich über Autonomie bestimmt. Angeblich ist keiner auf den oder die andere angewiesen. Obwohl Lisa sich mit der finanziellen Situation unsicher fühlt, insbesondere da sie sich ein zweites Kind wünscht und überlegt, ob Frank seine Schilder nicht als Hobby von zu Hause herstellen könnte, damit so zumindest die Werkstattmiete gespart werden könnte, fordert sie genau das letztendlich nicht ein. Denn auch sie möchte einen Partner, der beruflich sein Ding macht. Individuelle Selbstverwirklichung wird unter Absehung der Aufgaben, die anfallen, also etwa die Fürsorge von Kindern, in diesem Milieu zur Pflicht. Die Kehrseite davon, nicht sein Ding zu finden, ist, so zeigt auch unser Material, die Depression, die, obwohl sie kulturgeschichtlich eine weibliche Krankheit ist, im Kreativmilieu zunehmend auch bei Männern diagnostiziert wird oder selbst diagnostiziert wird. Viele Paare, so sehen wir, scheiden unter ihrem Gleichheitsanspruch beträchtlich zu leiden. Die Einhaltung der Gleichheitsnorm hat den Charakter eines Dogmas. Man will sich nicht als Partnerschaft delegitimieren. Dies spiegelt sich auch in den gängigen Finanzarrangements. Das heißt, individualisierte Paare haben typischerweise getrennte Kassen und getrennte Konten. Der Gleichheitsanspruch ist eben auch hier 50-50. Allerdings können die von uns befragten Männer, die eben prekär beschäftigt sind, ihren Anteil der Kosten in der Regel nicht tragen. Aber anstatt dass dies zu einem neuen Arrangement führen würde, gibt es regelmäßige Transaktionen. Das heißt, es gibt Leihgaben, es gibt Einladungen zum Urlaub etc. Alles, um das Selbstbild einer egalitären Partnerschaft nicht zu beschädigen und den Mehrverdienst der Frau zu verbergen. Doch anders als die Paare meinen, bedeutet dieses Finanzarrangement, das eben durch die getrennten Kassen die Unabhängigkeit beider bezeugen soll. Also, nochmal den Satz. Anders als diese Paare meinen, birgt dieses Finanzarrangement ein erhebliches Machtpotenzial. Denn diejenige, die die Transaktionen vornimmt, kann auch über die Spielregeln entscheiden. Das heißt, darüber, wann das Geld zurückgefordert wird oder zumindest daran erinnert wird und insofern ein Regelbruch der Gleichheit inszeniert wird oder wann das Geld vergessen wird, das geliehene Geld vergessen wird und damit latent geschenkt wird. Und hier drin, also in dem Moment, die Spielregeln bestimmen zu können, besteht der Moment der Gegenmacht der Frauen zur Abwertung ihres Geldes durch den Karrierevorwurf und zur Unsichtbarmachung ihrer Position im partnerschaftlichen Gefüge, nämlich der Ernährerin, die sie faktisch sind, aber nicht sein dürfen. Was folgt jetzt aus all dem? Bleiben wir zunächst einmal auf der Ebene der Ökonomien der Paare. Und das ist der erste Punkt, der, hoffe ich, deutlich geworden ist. Denn es handelt sich bei diesen gemeinsam haushaltenden Paaren um Ökonomien, das heißt um Aufwendungen, Arbeit, Austausch und Austauschprozesse unter der knappen Ressource Zeit. Und es sind gerade individualisierte Paare aus dem großstädtischen Selbstverwirklichungsmilieu, die genau dies zu verschleiern versuchen. Und die eben darin viel romantischer sind als etwa Paare aus wertkonservativeren oder pragmatischeren Milieus. Ich möchte noch drei weitere Punkte zusammenfassend festhalten. Erstens, in diesen Ökonomien gelingt es also Männern, bestimmte Privilegien zu erhalten, und zwar paradoxerweise unter dem Label der Gleichheit. Dabei kommt das Privileg, weniger Sorgearbeit zu nehmen, genau genommen jetzt erst so richtig zur Entfaltung, da Frauen umgekehrt die Doppelbelastung haben. Die Ernährerehe war zumindest auf Komplementarität ausgerichtet. Nun schultern viele Frauen Lohn und den großen Teil der Sorgearbeit. Zumindest kurz angemerkt sei an dieser Stelle, dass es sich, wie sich auch an unseren Fallbeispielen zeigt, auch um ein zweifelhaftes Privileg handelt, denn es ist andererseits an den Zwang zur beruflichen Selbstverwirklichung gekoppelt. Das heißt, wenn diese nicht gelingt, dann drohen Depression und Selbstzweifel. Und ich betone das deshalb, weil ich für einen Feminismus plädiere, der auch männliche Subjektivierung bzw. das Leiden unter der geschlechtlich komplementären Zurichtung ernst nimmt. Zweitens zeigen unsere Beispiele, dass unter Bedingungen des Wegfalls oder bei Brüchigkeit der Erwerbsrolle als zentrale Säule hegemonialer Männlichkeit Resouveränisierungsstrategien entwickelt werden. Das heißt, Coolness kann als Männlichkeitsentwurf jenseits der Leistungs- und Erfolgsnorm verstanden werden, dessen Machtpotenzial genau darin liegt, Letztere der Partnerin zum Vorwurf zu machen. Gerade weil Coolness auf geteilten Normen gründet, Postmaterialismus, Autonomie und Authentizität, hat dieser Lebensentwurf im Zweifel die besseren Karten. Und es scheint, als würden Geld und Erfolg als inzwischen auch von Frauen eroberte Machtressource sogleich entwertet. Drittens ist hoffentlich auch deutlich geworden, dass dieser Entwurf nur funktioniert, weil Frauen an der Stabilisierung teilhaben. Das heißt, die coole Männlichkeit, alleine als Form männlicher Macht zu lesen, kassiert den Anteil, den eben beide Geschlechter daran haben. Anders gesagt, auch unsere individualisierten Frauen wollen einen Mann, der sein Ding macht, und seine Autonomie oder Lässigkeit sind in der Regel das, was sie auch als attraktiv empfinden. Oder wie eine andere Gesprächspartnerin sagte, wenn ihr Partner nur Hausmann wäre, hätte sie ein sexiness Problem. Männlichkeit bleibt damit zwar nicht unbedingt an Geld, aber an die Sphäre des Erwerbs und an Autonomie geknüpft. Und es zeigt sich, Geschlechtsnormen sind zum großen Teil in Emotionen und nicht in Überlegungen verankert. Auch deshalb lassen sie sich so schlecht aushebeln, ähnlich eben wie inkorporierte Routinen, das heißt eben noch schnell den Abwasch erledigen oder einen Blick haben für häusliche Unordnung. Und das ist zweifelsohne ein weiterer Grund für die Beharrlichkeit geschlechtlicher Rollen im Privaten. Ein genauerer Blick auf den Alltag von Paaren, von sich als modern verstehenden Paaren, zeigt also, so richtig viel hat sich an der tradierten Arbeitsteilung nicht verändert. Und es ist die Gleichheitsvorstellung selbst, das Dogma des 50-50, das Paare dazu bringt, das Ungleichgewicht gemeinsam zu kaschieren. Für eine Politik des Alltagslebens bedeutet das Folgendes. Auch Frauen tun sich keinen Gefallen, wenn sie an der Abwertung des Haushalts teilhaben. Denn sie müssen damit rechnen, dass sie, anders als im Deal der Ernährerehe, und ich sage absichtlich Deal, denn es handelt sich um einen Deal, der zwar ungleiche Positionen hervorbringt, aber recht klare Absprachen birgt, dass sie also anders als in diesem Deal ihre Erwerbsarbeit nicht zur Folge hat, dass sie zu Hause entlastet werden. Aber die Abwertung von häuslicher und jeglicher Form von Sorgearbeit ist ohnehin politisch falsch, so wie es auch ihre Zurechnung ehemals auf den Geschlechtscharakter war und heute auf vermeintlich individuelle Charaktereigenschaften. Die wertkonservativen Paare in unserem Sample praktizieren meines Erachtens zumindest in gewisser Hinsicht, ich sage das sehr vorsichtig, einen sympathischeren und entspannteren Lebensentwurf, der weniger von Statuskonkurrenz geprägt ist. Statuskonkurrenz meint eben die Abwertung des beruflichen Erfolges durch männliche Coolness und das Auskontern umgekehrt seitens der Frau durch die Vorhaltung seiner finanziellen Abhängigkeit. Und bei diesen wertkonservativen Paaren ist zumindest eben zu Teilen eine Loslösung von klassischen Geschlechtsrollen zu beobachten. Ich habe auch im Phase 2-Artikel betont, dass die politisch emanzipatorische Schlussfolgerung daraus sicherlich nicht sein kann, sich wieder an dieser Art von heterosexuellem Kleinfamilienmodell und einer Trennung von Sphären zu orientieren. Ich kann auch in der Diskussion noch mal mehr dazu sagen oder mehr zur Kritik an diesem Modell. Aber gleichwohl meine ich, dass ein Blick auf die Implikation der unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen zu denken geben sollte. Das heißt, die normative Orientierung von individualisierten Paaren auf Autonomie, Authentizität und Gleichheit bezieht sich letztendlich auf die Erwerbssphäre. Autonomie meint finanzielle Unabhängigkeit und drückt sich in getrennten Kassen aus. Dass jeder für sich selbst verantwortlich sein solle, bestätigt letztendlich die Anerkennungslogik des Marktes in Absehung unterschiedlicher Entlohnungen. Der Zwang zur Autarkie und zur beruflichen Selbstverwirklichung verhindert Arrangements, und es müssen ja nicht immer zwei Arrangements sein, in denen man sich solidarisch auffangen kann, sei es monetär oder zeitlich. Anstatt eine Angewiesenheit einzugestehen, wird eher im Sinne der postmaterialistischen Norm behauptet, dass Geld keine Rolle spiele. Dass dies leider nicht stimmt, muss hier wohl kaum betont werden. Unter den gegebenen kapitalistischen Bedingungen, in denen fast alle ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überleben zu können, Erwerbsarbeit aber sehr unterschiedlich und Sorgearbeit zum großen Teil gar nicht entlohnt wird und so nebenher passieren soll, können eine 50-50-Regel und das Postulat von Autonomie für private Lebensformen keine besonders gute Idee sein. Es würde sich also lohnen, andere Modelle der Arbeitsteilung zu aktualisieren, in denen Belastungen anders und kollektiv, das heißt auch jenseits der Geschlechternormen, aufgefangen werden können. Doch all das, was ich jetzt erzählt habe, hat auch, und das hoffe ich, ist auch deutlich geworden, viel mit der Reproduktion von Klassenverhältnissen zu tun. Und damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Denn die Abwertung der häuslichen Sphäre hat tatsächlich noch einen weiteren Grund. Sie vollzieht sich aufgrund sozialer Distinktion. Das Geschlechterverhältnis ist auch hoffentlich deutlich geworden, ist eine Struktur, die für die soziale Positionierung und Lebensführung eines Milieus konstitutiv ist. Die Abwertung des Modells der Hausfrauen-Ehe ist nicht nur vor dem Hintergrund der Frauenbewegung zu verstehen. Sie vollzog sich historisch in dem Moment, in dem auch vermehrt Frauen aus der Arbeiterklasse zu Hause bleiben konnten, das heißt in den 1960er Jahren. Dann wurde dieses Modell entwertet und wurde gerade bei modernen Paaren der Mittelschicht gerade in seiner Volkstümlichkeit zu etwas, was man auf keinen Fall sein möchte. Mit doppeltem Gehalt konnte sich die Mittelschicht dann auch ökonomisch ihre Klassenposition sichern. Der dadurch entstehende Zeitmangel trug freilich zur Auswertung des Dienstleistungssektors bei, denn ein Großteil der zuvor zu Hause unbezahlt erledigten Arbeiten musste nun ausgelagert werden, das heißt an Pflegedienste, Babysitter, Reinigungskräfte, Steuerberater, Therapeutinnen, Greenberg-Praktikerinnen und was es sonst noch so gibt. Feministische Theoretikern wie eben Silvia Federici etwa aktualisieren im Rückgriff auf das Theorem von Rosa Luxemburg der ursprünglichen respektive primitiven Akkumulation, versuchen die Veränderung im Kapitalismus und die Restrukturierung der Reproduktion der wahren Arbeitskraft seit den 60er Jahren analytisch zu fassen. Es ist gerade der Bereich der unbezahlten Arbeit, der im Postfordismus einen großen Wandel durchlaufen hat, in dem ein Teil dieser Arbeit als Krisenbewältigung in die Lohnförmigkeit überführt worden ist. Ein Paar aus der akademischen Mittelschicht lässt sich gut studieren, welchen ideologischen Beitrag sie zu diesem Prozess und damit zu einer Modernisierung des Kapitalismus geleistet haben. Im Arbeitermilieu stellt die stetige Reproduktion der kulturellen Geschlechterdifferenz weiterhin die unbezahlte Arbeit von Frauen sicher, die sie neben ihrer schlecht entlohnten Dienstleistungsarbeit alltäglich stemmen, immer mit dem Ziel der in ihrer Ehe vor Augen, ganz im Sinne der Respektabilität im sozialen Umfeld. Und umgekehrt ist es die Ideologie der Geschlechtergleichheit des hochgebildeten Milieus, die zur Ausweitung des Care-Sektors geführt haben, in dem die Ersteren beschäftigt sind. Allerdings hat die Ideologie der Geschlechtergleichheit auch zur zunehmenden Prekarisierung ihrer eigenen Lebensverhältnisse geführt. Hauptsache autonom sein und sich selbst verwirklichen, sonst wäre man ja nicht gleich. Ob und wie man dafür bezahlt wird, ist nebensächlich. Die Ideologie der Gleichheit trägt damit dazu bei, dass es für alle gleich bescheidene, bezahlte und unbezahlte Arbeitsverhältnisse gibt. Das klingt nach einem recht pessimistischen Ende zu einem Vortrag anlässlich des 8. März. Jedoch wollte ich deutlich machen, feministische Kritik muss sich diesen Widersprüchen stellen und muss sich auch der eigenen Geschichten und den Effekten ihrer Kämpfe stellen. Richtig bleiben natürlich gleichwohl eine Reihe ganz klassischer feministischer politischer Forderungen, das heißt etwa Anerkennung von Sorgearbeit, Verletzlichkeit und potenzielle Angewiesenheit, das was zu Teilen auch Postsouveränität genannt wird, sollten die Grundlage für eine Ethik und gerade auch für eine revolutionäre Ethik bilden und nicht das bürgerliche autonome Subjekt oder das Phantasma desselben. Keine Emanzipation nach männlichem Vorbild. Das wussten auch viele der marxistischen Feministinnen. Und die wussten auch, solange der Markt uns das Glücksversprechen von Autonomie, Egalität und Emanzipation gibt, sollten wir Reißaus nehmen. Um Maria Rosa Dalla Costa und Selma James aus ihrem berühmten Text Die Produktivität der Passivität von 1973 zu zitieren: Die Autonomie des Lohnarbeiters besteht darin, ein freies Individuum für das Kapital zu sein. Wer behauptet, dass die Befreiung der Frau der Arbeiterklasse darin liegt, eine Arbeit außerhalb des Hauses zu finden, erfasst nur einen Teil des Problems, aber nicht seine Lösung. Die Frauenbewegung müsste deshalb für eine Ablehnung dieser Alternative kämpfen. Die Herausforderung bestehe darin, Kampfformen zu finden, die auf der einen Seite eine doppelte Knechtschaft vermeiden und auf der anderen Seite eine weitere Stufe der Kontrolle und Disziplinierung durch das Kapital verhindern. Dies sei für die Frauenbewegung letztlich die Trennungslinie zwischen Reformismus und revolutionärer Politik. Und da das wahrscheinlich heute noch genauso aktuell ist, schließe ich damit. Dankeschön.